Der Bar ist jeder Menschenkenntnis und Psychologie. Dem wird man vergeblich versuchen, sie beizubringen, weil es ja nur Worte sind, die er vernimmt und die demnach nicht durch innere Bilder, die der zu Belehrende besäße, lebendig und in ihrer Allgemeingültigkeit verständlich würden. Du kannst keinem eine Einsicht vermitteln, die er nicht seiner Veranlagung nach potenziell gleichsam schon hat. Nicht schaffen kannst du sie in fremdem Geiste, sondern nur erwecken. Das ist die traurige Einsicht, die unser vergebliches jahrelanges Bemühen gezeitigt hat. Aber freilich, dass diese Menschen, wenn sie es erleben müssen, wie das Gesetz, das von uns aufgestellt wurde, alles, was sie täten und planten, müsse zunichte werden, sich furchtbar erfüllt, wenn auf dem missglückten Kapp-Putsch der Hitlerversuch vom 9. November folgte und kläglich scheiterte, wenn man erfährt, dass wir im Juni 1923 in München das Unheil in öffentlichen Vorträgen voraussagten, dass man uns dort nicht verstand, sondern ungläubig und siegessicher über den Schwarzseher hinweglächelte, wenn man nachliest, wie in Deutscher Geist oder Judentum gleichsam das Geschehen vom 9. November vom Verfasser voraus fotografiert worden war, wenn man hört, dass er allen Führern der deutschen Freiheitsbewegung die Seiten 127 bis 129 des genannten Buches zu eindringlicher Lektüre empfohlen und vorgezeigt hatte. Nur das Grazer Tageblatt brachte von Hans-Ludwig Rosegger bald nach dem Unglück vom 9. November einen Aufsatz unter dem Titel »Augen auf«, in dem jene drei Seiten abgedruckt waren. Dass diese Führer erschüttert waren, so vorausverkündet schwarz auf weiß das gelesen zu haben, was, da es geschah, ihnen unverständlich war und im Grunde bis zum heutigen Tage geblieben ist. Wenn man also sieht, dass der Satz »Wer nicht hören will, muss fühlen« zur furchtbaren Wahrheit geworden war und vernehmen muss, dass die Verzweifelten, Enttäuschten und Ratlosen trotz alledem nicht auf uns zu hören und uns zu folgen imstande waren, dann fürwahr muss man an dieses stumpfhörigen und stumpfsinnigen Volkes Zukunft geradezu verzweifeln und an dem Erwecken der notwendigsten Fassenskraft in allerletzter Stunde verzagen und irre werden. Freilich muss man das abkommandierte Verfahren kennen, um solch ansonsten rätselhafte Gottverlassenheit im Angesichte des Wahrheitsbringers zu begreifen. Wie aber weiß der seinen Schutzbefohlenen, unser einen doch noch auszureden, vor solch Wucht der Ereignisse? Einfach genug. Fürs Erste kann man immer noch den Verfasser dieses Buches mit zur Schau gestellter Unentwegtheit rassischen Standpunktes als bedenklich ablehnen, ja so tun, als befürchte man, dass er etwa selber der schlaueste und gefährlichste Abkommandierte sei, was bei den Einfältigen die Freude zeitigt, sich als Schlaue und Gewitzte zu fühlen, die sich von unsereinem nicht fuppen lassen. Oder aber, falls die Verblödung und Stumpfsinnigkeit der Schutzbefohlenen noch nicht ungeheuerlich genug ist, ihnen derartiges aufzuschwatzen, bleibt immer noch die treuherzige Erklärung, ja, das wäre ja alles recht schön und man kann in Führerkreisen des Trebitsch-Gedanken prüfen und erwägen, aber zuziehen darf man ihn nicht, denn er könnte Verwirrung stiften. Das aber hören die wortgläubigen und mechanisierten Geister gar gerne. Der, der die so notwendige Entwirrung zu stiften berufen ist, er stifte Verwirrung beim Volke, das derart an seinen Rassentheorien Schaden nehmen könne. Also sprach das Gift zum Vergifteten, ihm das gebotene Gegengift zu entreißen, auf das er nicht doch noch vom Gifte gesunde. Und die ewig Beschwätzten, sie nicken gläubig und zufrieden zu solchen Satanssätzen, nicht ahnend und blind dafür, dass so der einzig Sehende unter lauter klaglos Blinden, von denen die Blindheit und Verblendung systematisch züchten, ihnen gestohlen wird. Nun aber soll es, auf die Gefahr hin, für größenwahnsinnig und überheblich gehalten zu werden, gesagt sein, auf das nicht spätere Zeiten uns vorwerfen können, wir hätten durch falsche und wenig zeitgemäße Zurückhaltung doch etwas versäumt. Es gibt kein zweites Volk auf Erden, dessen ehrliche Vorkämpfer einen Mann, der meine 20 Schriften verfasst und meine Vorträge in Berlin, Wien und München gehalten hat, derart nicht sehen würde, derart sich ausreden ließe und derart zur Wirkungslosigkeit und Ohnmacht zu verdammen wagte. Es gibt kein zweites Volk, in dem in der Stunde des Unterganges ein Buch wie Deutscher Geist oder Judentum erscheinen könnte mit dem Ausblick als Schlussbetrachtung, dass derart stumpf und taub für diese Stimme geblieben wäre, wie dies entlebendigte und gottverlassene deutsche Volk. Dass die Sätze dieses Ausblickes im Jahre 1921 veröffentlicht werden konnten, ohne dass der Verfasser gerufen worden wäre, ohne dass die, für die all sein Wille emporflammte und noch weiter emporflammt, gefühlt, verstanden und getan hätten, was die unmittelbare Folge arischen Fühlens, Verstehens und Tatwillens sein müsste. Wenn dies entlebendigte Volk überhaupt noch fühlen, verstehen und tun könnte, das zeigt, dass der deutsche Geist stirbt, dass der Gott im arischen Menschen nicht mehr zu finden ist, dass also demnach der Gott des auserwählten Volkes heute wirklich und wahrhaftig der Stärkere und Siegreiche zu sein und zu bleiben bestimmt scheint. Und wir wiederholen es, dass der Verfasser von Geist und Judentum, von Wir Deutschen aus Österreich, von Deutscher Geist oder Judentum nicht gerufen wurde, trotzdem auch sein lebendiges Wort hinlänglich laut geworden war, dass der tote Buchstabe allein Schuld an solcher Erstarrung aller fassenden Kraft haben konnte, das ist, wir wagen es kühnlich zu behaupten, arischer Weltuntergang aufgrund von entgöttlichten, entgeistigten und nichts mehr fassenden mechanisierten Gehirnen. Ein Volk aber, das in der Stunde des Unterganges denjenigen nicht zu sehen, zu hören und zu befolgen vermag, der berufen wäre zu zeigen, zu rufen und zu tun, das hat in seiner erstorbenen, fassenden Seelenkraft es sich selber zuzuschreiben, wenn das alles erfassen in der Welt hinbewegende Judenvolk den Weltsieg seines Geistes und Gottes mit spielender Leichtigkeit sich erringt. Das gesagt zu haben, in allerletzter Stunde, halte ich für meine Pflicht gegen mein unglückseliges deutsches Volk, das wohl die Wahrheit von all dem erfassen wird, wenn es zu spät sein wird. Aber ausschalten, ohnmächtig machen und vereinsamen, das können und konnten die neunmal weisen Seelenvergewaltiger, nicht aber das heilige Feuer des Geistes in uns ertöten, das Wirken wohl, nie aber lebendiges Sein von der Erde vertilgen. Nun aber soll in dieser Schrift unser lebendiges Sein in seiner prinzipiellen Bedeutung für das furchtbare Ringen zwischen arischem und jüdischem Geiste in einer Weise klärend dargelegt werden, dass kein schlauer Schwindler mehr all den unseligen Theoretikern eine beste Waffe aus der Hand schlagen könnte. Die Rassentheorie aber verfechten und dann im Angesichte ihrer sie bestätigen realen Einzelerscheinungen sich ihre Nutzanwendung entgehen lassen, dem ödesten, wortgebundenen Gedenke zuliebe, das ist der echt deutsche Standpunkt jener Leute, die alles in der Theorie zu erkennen, aber nichts in der Praxis als Nutzanwendung eben dieser Theorie wiederzuerkennen vermögen. Die rassisch-geistigen Folgerungen aber aus den Mendelschen Ver- und Entmischungsgesetzen zu ziehen, soll uns die folgende Untersuchung lehren und beibringen.